Charlie auch, Charlie auch. Was? Charlie, moin. Charlie, was machst du da? Weißt du alles weg oder? Hallo. Zieh dir runter, du Arsch. Wieso? Mein Vornamen kennst du auch? Ja. Und Charlie muss dann auch sehen, will, ne? Ja, bitte. Und ich nehme Bier. Ja. Auch rein. Ja. Kann ich spielen? Ja. Charlie, was? Wieso? Bei Ralf dazu. Was habe ich falsch gemacht? Entschuldigung. Das sind noch Fähigkeiten zu spielen. Hallo. Nein. 0 zu 3 wurde verloren, war auch böse. Ja, dann machen wir mal. Alles klar? Ja, ich habe mich Aufgestellt? Aufgestellt? Schlafen?